Hallo und willkommen zum nächsten Podcast der Piraten aus Mittelfranken. Heute ist der 23.03. Heute machen wir es etwas anders als sonst. Ich habe nicht nur die drei gleichen Anwesenden hier, sondern ein paar weitere Piraten aus Mittelfranken. Unser Thema ist heute etwas pikanter. Es gab ja drei Landtagswahlen. Bei einer sind die Piraten nicht angetreten und bei den zwei anderen haben wir leider nicht einmal die 1% erhalten. Und dann gebe ich jetzt mal das Wort an unseren politischen Geschäftsführer Fabian Lind. Guten Abend. Ich hatte die E-Mail zur Einladung oder zum Hinweis auf diese Podcast-Sitzung mit dem Titel versehen, hat die Piratenpartei eine Zukunft? Und ich habe das bewusst etwas steil formuliert, um eigentlich auf eine klare Antwort anzuspielen, ja oder nein. Und ich habe mir selber auch Gedanken gemacht gehabt nach den Wahlergebnissen und habe mir eben die Frage gestellt, wir kämpfen schon seit längerem eigentlich damit, dass wir schlechte Wahlprognosen haben oder Mitglieder verlieren, dass uns die Basis vollkommen wegbricht. Und es ist irgendwie so, man sieht eigentlich kein Licht am Ende des Tunnels. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was können, was wollen wir als Partei jetzt eigentlich noch bringen? Oder was wollen wir eigentlich jetzt reißen? Also sind die Leute noch da, die sagen, ja, wir wollen es anpacken, wir wollen den Bock umstoßen, wir wollen Politik machen? Oder sind wir eigentlich nur noch eine Partei, die damit beschäftigt ist, sich selber zu verwalten, Gelder irgendwie so zu verteilen, dass alles noch überm Leben bleibt und dümpeln wir dann so vor uns hin und am Ende ereilt uns das gleiche Ende wie den Guten oder der ÖDP oder anderen Kleinstparteien, die bei knapp 1 bis unter 1% vor sich hin dümpeln. Also das ist, ich will einfach nur mal Feedback von anderen Piraten eben hören, wie deren Sicht auf die Dinge ist, weil ich momentan eben dieses Licht nicht mehr sehe. Ich sehe nur noch den schwarzen Tunnel und ja, bin eben gespannt, wie da so die andere Meinung ist. Okay, dann wir machen es heute so. Jeder, der etwas sagen möchte, macht bitte hier in unserem Pad ein Ausrufezeichen und er ist dann als nächstes dran. Möchte jemand auf Fabian antworten und sagen, wo er den Lichtschalter findet? Ne, den Lichtschalter nicht, aber ich meine, die Frage ist ja ein bisschen komisch. Also hat die Piratenpartei eine Zukunft? Natürlich hat sie eine. Ist nur die Frage, welche? Und dann ist auch die nächste Frage, wo man auf den Fabian anschließen kann, ist, man muss sich ja eigentlich immer so selber Ziele setzen in seinem Leben und wo sehen wir eigentlich jetzt das nächste realistische Ziel für die Partei? Und wenn wir uns auf ein realistisches Ziel einigen würden, das wäre ja schon mal was, wie erreichen wir es? Das sind eigentlich so gute Fragen. Was ist denn deiner Meinung nach, oder was ist deiner Meinung nach ein Ziel oder das Ziel, das es sein sollte? Also mein Meinung nach ist, dass wir uns eigentlich erst einmal unterhalten sollten, das, was ich in meinen drei Königsrede auch schon gesagt habe, was für eine Partei wir eigentlich überhaupt sein wollen, weil es ist ja immer so, also Gruppen definieren sich ja immer über irgendwelche Gemeinsamkeiten und ich denke, diese Gemeinsamkeiten muss man mal wieder finden, beziehungsweise definieren. Also was ich meine mit welche Partei wollen wir sein, ist, da können wir dann auch später über das Video von Michel reden, ist, wollen wir jetzt ganz normale Partei sein, wie die anderen auch, nur mit halt speziellen Themen? Oder wollen wir schon ein wenig so mehr die sind, die auf die Kacke hauen, ein wenig so an den Festen des Systems rütteln? Weil ich glaube, das war eigentlich das, wo wir die Erfolge gefeiert hatten. Dass wir eigentlich versprochen haben, alles anders und besser und bunter zu machen. Und die Kernthemen, die haben wohl auch eine Rolle gespielt, also gerade beim von der Leyen-Hype. Aber ich glaube, das war nicht das, wo wir diesen generellen Berliner und den anderen Hype danach hatten. Der Witz ist ja vor allem, das ist mir aufgefallen jetzt bei den Landtagswahlen, wo ja jeder hat es mitbekommen, die AfD ja überragende Punkte, also Prozentzahlen erzielt hat, ist gerade das, was du angesprochen hast, Michael, mit den Grundsatzthemen und Programm und so weiter, was uns ja damals in den Jahren 12, 13 immer wieder vorgeworfen wurde, wir Piraten hätten gar kein Wahlprogramm, dass man sich bewusst sein muss, dass die AfD zu den Landtagswahlen noch kein Grundsatzprogramm hatte. Und die hat auch momentan noch keins. Es wird erst Anfang Mai beschlossen. Und trotzdem hat sie solche Wahlergebnisse gemacht. Und das zeigt ja irgendwo, ich finde den Spruch immer so gut von der Partei, die Partei, Inhalte überwinden. Und die AfD hat gar keine Inhalte gehabt offiziell und wurde so stark gewählt. Und deswegen vielleicht wirklich die Frage, wie du sagst, wollen wir vielleicht einfach eher die Cool, die Rockigen sein, die vielleicht nicht so viel Inhalte haben? Anscheinend interessiert es eh keinen. und dafür mehr auf die Kacke hauen? Da antworte ich gleich drauf. Und zwar gebe ich dir vollkommen recht, weil was ich nämlich noch als ein Hauptkriterium sehe, ist, dass eigentlich viele oder wir alle eigentlich überhaupt nicht wissen, wie Partei funktioniert und wie eine Partei nach außen ankommt. Und wenn ich mal an mein Leben vor den Piraten denke, wie ich immer gewählt wurde, ist, ich habe mir nie vorher irgendein Parteiprogramm von einer Partei vorgelesen, die ich gewählt habe, sondern ich bin eigentlich immer nur nach dem Image und nach den Werten gegangen, die diese Partei nach außen repräsentiert hat. Also als 80er, 90er Jahren waren es halt die Grünen und die FDP mit ihrem liberalen Image war im Prinzip auch damals recht gut, weil es halt nahe gepasst hat. Und was wir irgendwie versuchen, ist jetzt vollkommen kopflastig zu sagen, ja, wir brauchen ein gutes Programm und dann werden wir gewählt. Weißt du, meine These war auch einmal, das Programm ist für den Wähler vollkommen unwichtig, sondern das Programm ist eigentlich nur für die eigene Partei wichtig und solche Dinge wie, ja, ihr habt doch kein Programm und also ich denke, das sind solche Sachen, da dürfen sich auch nicht ins Boxhorn jagen lassen, weil wie der Fabian schon recht erkannt hat, es ist scheißegal, ob du ein Programm hast oder nicht. Du musst halt entweder cool sein oder du musst den Nerv treffen oder du musst irgendein Image treffen und dann wirst du halt gewählt. Und nicht, weil du ein cooles Programm hast. Also es ist jetzt die es gibt jetzt drei Möglichkeiten, warum man gewählt wird. Themen statt Köpfe, Köpfe statt Themen oder weil man gerade den Zeitgeist trifft mit einem von beiden oder mit beiden. Oder sehe ich das jetzt gerade falsch? Es ist Themen mit Köpfe, beziehungsweise Köpfe mit Themen. Also Köpfe mit Themen ist, glaube ich, noch richtiger als Themen mit Köpfe. Du brauchst natürlich erst einmal einen, der die Message transportiert, also der im Fernsehen gut ankommt, ob mit Sandalen ohne oder, ist eigentlich relativ wurscht. Der muss halt irgendwie, meinetwegen auch mit Kopftuch irgendwo rumhocken, aber der muss halt erstens cool sein und er muss die Message transportieren. Ich denke, so läuft es, dann hast du wenigstens schon mindestens einen Kanal. Ich denke, mit dem Image triffst du einen ganz entscheidenden Punkt, weil ich glaube, gerade wenn man sich auch den amerikanischen Wahlkampf jetzt bei den Vorwahlen anschaut, dass unglaublich viel Politik eigentlich generell über Emotionen gemacht wird. Und wenn man sich dann die Analyse der AfD im Wahlen anschaut, dann sieht man ja, dass unglaublich viele angegeben haben, AfD gewählt zu haben, nur um der Politik im Grunde genommen einen Schuss vor den Bug zu geben. Das heißt also irgendwo, die Menschen sind unzufrieden, fühlen sich vielleicht irgendwo unfair behandelt, fühlen sich missverstanden, stellen vielleicht das System in Frage. Wir sehen es in Amerika ja auch, wir haben ja dort eigentlich auch zwei, wenn man möchte, extreme Politiker, bei den konservativen Republikanern den Trump und bei den linken Demokraten den Sanders. Und die beiden machen eigentlich auch das Gleiche. Also wie du sagst, diesen Zeitgeist, sie schaffen irgendwo so diese Emotion der Menschen, dieses Gefühl, dass sie von der Regierung nicht mehr gehört werden, nicht mehr ernst genommen werden oder auch nicht mehr mitgenommen werden und dass auch ihre Stimme bei einer Wahl nichts mehr zu sagen hat, dass das da angesprochen wird. Und ich denke auch, wenn wir als Piraten überhaupt noch eine Chance haben wollen, dann müssen wir es irgendwie schaffen, den Menschen wieder dieses Gefühl zu geben, dass da jemand wäre, der vielleicht nicht so ist wie die anderen, nicht so scheiße ist wie die anderen vielleicht. Und den Leuten hier irgendwo so diese Emotionen nehmen oder ihnen diese Emotionen geben vielleicht irgendwie. Ja, und da tun sich halt die Piraten, glaube ich, besonders schwer, so als kopflastige Nerdpartei das zu realisieren, dass wenn A plus B gleich C ist und das halt im Wahlkampf nicht funktioniert. Also ich würde jetzt auch nicht versuchen, irgendwelche Emotionen zu geben oder zu nehmen, sondern du musst halt einfach wieder Image sein oder aufbauen, womit die Leute was anfangen können. Jetzt ist die Frage, wie können wir das wieder aufbauen? Oder um es reißerisch zu sagen, sind wir nicht schon verbrannt? Tja, das ist eine Frage, da müsste man Wähler fragen. Ich glaube, in seriösen Kreisen, in wissenschaftlichen Kreisen, in ja vielleicht konservativen Kreisen, glaube ich, haben wir keine Chance mehr, weil der Name verbraucht ist. Aber ich denke vielleicht bei Jungwählern oder bei Erstwählern, vielleicht auch bei Protestwählern, bei Wechselwählern, kann man vielleicht mit coolen Aktionen und mit so einer Schaffung von einem Image von einer rebellischen Partei, kann man vielleicht da doch die einen oder anderen vielleicht wieder begeistern. Vielleicht auch ehemalige Wähler. Dann sollten wir uns wieder erstmal den Grundsatz machen, was ist denn unsere Zielgruppe, also die Zielgruppe der Piraten? Wer ist das? Hat da jemand eine Idee? Na, da müssten wir erst einmal unser Ziel definieren, was wollen wir, beziehungsweise wie wollen wir auftreten und dann mal schauen, auf welche Zielgruppe das passen würde. Weil ich meine, jetzt, oder wir reden von der Vergangenheit und schauen, welche Zielgruppe haben wir denn da erwischt oder nicht? Nee, ich hätte gesagt gehabt, eigentlich ist die Zielgruppe doch klassischerweise die Nichtwähler. Weil, ich weiß noch, den beliebten Spruch, Piraten sind Politiker aus Notwehr. Die Partei hat sich ja eigentlich daraus gegründet, dass die Menschen, also die Leute sich nicht mehr vertreten gefühlt haben von den etablierten Parteien und gesagt haben, wir müssen selbst aktiv werden. Daher kommt ja auch das Mitmachpartei, Basispartei, direkte Demokratie, mehr Bürgerbeteiligung, weil eigentlich die Mitglieder der Piraten oder, also wenn ich auch von mir spreche, ich bin zu den Piraten gegangen, weil ich eben mich in keiner anderen Partei zu Hause gefühlt habe und wenn es die Piraten nicht gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich niemanden gewählt. Also hätte ich gesagt, vielleicht ist unsere größte Zielgruppe wahrscheinlich die Nichtwähler, die einfach die Schnauze voll haben. Ja, wählen tun sie ja dann schon, aber die sich quasi nicht in mit dem etablierten System und den etablierten Parteien abgeben oder sich da nicht wiederfinden. Also können wir sagen, unsere Zielgruppe sind die, die jetzt im Moment nicht wählen. Sagen wir mal so, die Menschen, die momentan keine Wahl haben. Also ich würde nicht sagen, es gibt ja auch Menschen, die einfach keine Lust haben auf Wählen, weil sie sagen, bringt eh nichts oder habe ich mich nicht mit befasst, interessiert mich nicht oder so. Die werden wir, glaube ich, nicht ansprechen können. Aber es gibt mittlerweile doch, denke ich, eine große Gruppe an Menschen, die gerne wählen würden, die aber keine Partei mehr finden, von der sie glauben, dass sie irgendwas ändern wird und dass die Menschen einfach enttäuscht sind. Und wenn dann so eine Partei wie die AfD kommt, dann ist das die Gelegenheit, jetzt den anderen Parteien eben, ja, wie gesagt, einen Schuss vor den Bug zu geben. Und ich glaube, diese Wähler können wir vielleicht ansprechen. Also können wir sagen, wenn es damals 2009 oder wann war das der Piraten? 2011? Ich weiß es gar nicht mehr. Der erste Erfolg war Berlin 2011. Genau, also wenn wir sagen können, wenn 2011 oder 12 eine Bundestagswahl gewesen wäre, dann wären wir mit 10% drin, aber da zu dem Zeitpunkt keine Wahl waren und die AfD praktisch zufällig jetzt hochkommt, wo Wahlen sind, fahren sie Erfolge ein. Ja und nein. Also ich würde es nicht, also wenn kurz hinter der Berlin-Wahl eine Bundestagswahl gewesen wäre, wären wir wahrscheinlich drin. Aber da war die Situation natürlich auch eine andere, weil wir haben schon die Projektionsfläche der Hoffnung abgegeben, dass sich mit denen, die sich mit dem Internet auskennen, was an der Demokratie ändert. Und ich glaube, das war die Kernhoffnung, die viele Leute in die Piraten gesetzt haben. Und das große Problem war meiner Meinung nach, dass wir eigentlich da unsere eigenen Ansprüche nicht erfüllen konnten, aus welchen Gründen auch immer. Und dann war dieses Image der Zerstrittenheit und bla bla bla und dann ging es halt wieder bergab. Aber ich denke, wenn zu dem Zeitpunkt 2012 Bundestagswahl gewesen wäre, dann wären wir wahrscheinlich drin mit 6, 7, 8. Also es war die richtige Zeit für die Piratenpartei, aber es war halt leider keine Wahl. Naja, die Landtagswahlen waren ja, da haben wir ja gewonnen. Wir hatten ja Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Saarland. Ich meine, genau dasselbe kannst du ja jetzt über die AfD sagen. Also wir haben ein massives Thema mit diesen Flüchtlingen und es sind 3 Wahlen und just die sind halt da und grasen die ganzen Frustwähler ab. Ich möchte da auch nochmal bewusst nochmal auf Amerika eingehen. Ich habe schon gesagt, die beiden Radikalen, Bernie Sanders und Donald Trump, die sind ja beide nicht radikal oder extrem, weil sie spezielle Positionen vertreten, sondern die beiden sind eigentlich innerhalb der amerikanischen Gesellschaft und Politik eigentlich so umstritten, weil sie beide sehr anti-Establishment sind. Und das ist eigentlich auch, vermute ich einfach, ich bin jetzt kein amerikanischer Politikwissenschaftler, aber zumindest das, was ich lese und mitbekomme, ist das eine der Hauptgründe eigentlich, dass der Trump, man sieht es jetzt immer mehr, Republikaner versammeln sich hinter Trumps Kontrahenten Ted Cruz, weil die Republikaner wirklich Schiss haben, dass am Ende der Trump ihr Kandidat wird, weil der Trump mit Washington D.C. Absolut auf Kriegsfuß steht. Also diese alteingesessenen, konservativen Republikaner in Parlament und Senat, mit denen kann der Trump halt überhaupt nicht. Und das ist beim Sanders genauso. Und der Sanders kämpft genauso voll gegen dieses, er sagt immer, Corporate America. Also diese Verstrickung von Wall Street, Unternehmen, großen Firmen und Politik. Und ich denke, dieser Nerv, den da diese beiden Männer in Amerika treffen, ich denke schon, den könnte man vielleicht auch hier treffen. Und den trifft die AfD vielleicht etwas, aber die AfD ist halt dann doch zu rechts, um wirklich eine Alternative eben zu sein. Aber so gegen dieses Anti-Establishment, so gegen diese bestehenden Regeln, gegen dieses bestehende System zu revoltieren, ich glaube, da wäre, wenn überhaupt, noch unsere einzige Chance. Ja, aber machen wir das nicht eh? Das ist die Frage, die der Michael vorhin aufgeworfen hat. Ja, eben nicht. Also ich denke, das Beispiel mit Amerika ist vielleicht nicht einmal so schlecht, weil ich denke, der Bernie Sanders und der Trump, das sind halt einfach, die sind beide skurril. Also sind beide skurrile Ikonen, die da irgendwie in ihren Parteien sich etabliert haben, um da reinzukommen, wobei mit dem Trump im Vorfeld keiner gerechnet hat. Und da sehe ich schon einen Unterschied zur AfD, weil die beiden kommen aus ihren eigenen Parteien, aus ihren eigenen gesicherten Systemen, und die AfD ist halt nur so Antipartei, und da hast du irgendwie keine, also da fehlt irgendwie diese einerseits skurril, aber auf der anderen Seite doch alteingesessen und kompetent, sondern die AfD ist halt einfach nur Anti. Das stimmt aber nicht. Weil der Sanders ist erst Demokrat geworden, um für die Partei als Kandidat gewählt zu werden. Der war längster unabhängiger Senator in der Geschichte der USA. Und Donald Trump ist auch erst seit kurzem Republikaner. Also die sind auch nicht alteingesessen. Die sind auch, deswegen sind sie auch so Chaoten. Also. Aber die haben ihre Parteien hinter sich. Also ja, die haben all die traditionelle Parteien hinter sich. Aber um jetzt mal von den USA wegzukommen, das ist eine andere Sache, die auch interessant ist, aber im Moment uns jetzt, glaube ich, nicht wirklich weiterhilft. Lass mich kurz das noch ausführen. Meine persönliche Meinung ist, dass ich glaube, wir brauchen jemanden, den wir vorne hinstellen können, und den haben wir nicht. Oder zumindest weiß ich jetzt nicht, wer rhetorisch so geschickt ist, dass man ihn vorne hinstellen kann und sagen, das ist unser Mann. Würde das mit den USA nicht so sagen. Ich habe das ja extra reingeworfen, weil das eigentlich eine gute Parallele ist, wie ich denke, eben zu heute. Mir geht es gar nicht um Trump und Sanders, mir geht es um diesen Zeitgeist. Man sieht es in der Wissenschaft, in der Gesellschaft, in der Finanzpolitik. Die Amerikaner sind uns Europäern immer um Jahre voraus. Und wenn man wissen will, wie es bei uns in 10 Jahren ausschaut, dann muss man sich angucken, wie schaut es heute in Amerika aus. Und das mit der Person ist halt jetzt in Amerika, weil die Präsidentschaftswahl haben. Das haben wir momentan nicht. Und ich glaube, wir kriegen auch so eine Person nicht. Aber durch Wahlplakate, durch Kampagnen kann man vielleicht darauf aufmerksam machen. Und um nochmal auf das Video von dem Michel Marsching anzusprechen, der hat das ja auch mehr oder weniger gefordert. Also scheiß doch drauf, wie das System momentan ist. Uns interessiert das System eigentlich. Wir wollen ja das System gesamt ändern. Und deswegen brauchen wir auch, glaube ich, jetzt keinen charismatischen Typi, den wir vorne hinstellen als Kandidaten, weil selbst wenn du den hättest, der kommt in keine Medien, der kommt in keine Zeitung, der kommt in keine Talkshow. Wir müssen von unseren Plakaten, von unserer Öffentlichkeitsarbeit, von unseren Aktionen müssen wir einfach wieder krasser werden oder verrückter einfach werden, wieder rebellischer eben. Ah, nö, da gebe ich da voll das Kontra. Also ich denke, wenn wir eine coole, skurrile, charismatische Figur hätten, die medial auf die Kacke hauen könnte, dann würde die auch wieder in die Medien eingeladen. Also unser Berliner Latzhosenmensch war ja auch wieder beim Lanz und so weiter fort. Also ich denke, da wird in dem Sinne würde ich schon von Amerika was abschauen, wobei das überhaupt nicht vergleichbar ist, weil die wählen ja quasi in den mit ihren ganzen Vorwahlen ihren Kandidaten selbst und sowas, ist ein ganz anderes System. Aber die eine Frage ist, und ich denke, da bist du schon wieder auf dem Holzweg, Fabian, hier auch brav auf Infostand und Informationen machen. Nee, du brauchst einen, der die Themen der Piratenpartei auf den Punkt bringen kann, der mit den Medien umgehen kann. Und wenn du so einen hast, dann kannst du ihn schon geschickt platzieren. Und ich denke, dann hast du auch wieder Medienreichweite, weil es dann für die Medien interessant ist, so jemanden zu zeigen. Das heißt, wir können uns also die komplette Arbeit sparen und darauf hoffen, dass der Messias kommt und uns in die Medien führt, oder? Also wie ist dann der Weg dorthin, oder wie willst du denn diese Person finden? Also das mag vielleicht sein, ja, aber das ist ja jetzt keine praktische Lösung. Ja, also das ist jetzt der Gegenschuss. Also nee, also auf den Messias müssen wir nicht warten. Wir können, ich denke, wir müssen, das ist das, was wir vorhin hatten, die Partei muss sich erst einmal selbst im Reinen sein, mit ihren Sachen, was sie eigentlich will und welche Kernbotschaft sie verdrehen will. Aber das andere ist natürlich, was man sich bei den anderen Parteien auch anschauen kann, ist ein System, wie ich intern Leute schule und nach vorne bringe und dann auch so platziere. Also ich denke, selbst mit einem Programm könnte man wahrscheinlich sowas machen, aber du musst den halt auch becken und du musst ihn füttern und briefen, wie das mit Sachen umgeht. Aber selbst so eine Personaldiskussion brauchst du ja schon gar nicht mehr führen, weil dann mindestens ganz viele Leute im Bundesvorstand sofort das Messer in der Hose aufgeht. Wobei ich jetzt glaube, nicht nur im Bundesvorstand, das ist, glaube ich, ganz allgemein. Ja, er spaltet, aber er ist skurril. Also vielleicht, wenn mehr Piraten vielleicht ein bisschen taktischer denken können, dann könnte man vielleicht solche Leute auch besser einsetzen. Na, es gibt ja die den Antrag, den wir hoffentlich nächstes Mal machen. Wir stellen einen Kanzlerkandidaten auf. Das wäre ja dann die Person. Aber das Problem ist doch, wenn du solche Personen hast, du hast schon gesagt, Michael, der Unterschied zu Amerika. In Amerika, dieser Präsident, dieser Mann, der ist weitestgehend unabhängig und selbstständig. Das hast du bei uns aber nicht. Bei uns ist dieses Flaggschiff, diese Galionsfigur immer in einer gewissen Abhängigkeit, in einer gewissen gegenseitigen Abhängigkeit. Wenn du so eine Person so stark pusht oder so stark nach vorne bringst, dann kreierst du so eine Art Christopher Lauer. Der kann zwar gut mit den Medien, aber dem steigt es irgendwann zum Kopf oder der wird irgendwann zu mächtig einfach. Das sieht man ja auch in anderen Parteien. Andere Parteien haben ja solche Galionsfiguren. Und ob das den Parteien unbedingt viel bringt, weiß ich auch nicht. Also ich weiß nicht, ob der Lucke der AfD so gut getan hat als bekanntes Gesicht, als einzig bekanntes Gesicht. Neben vielleicht Olaf Henkel vielleicht, aber der wird zu mächtig. Man hat es in der AfD super gesehen. Das hat sich immer mehr auf den Lucke zugespitzt und am Ende hat es zur Spaltung der AfD geführt und zum Rausschmiss von Lucke. Also, weiß ich nicht. Naja, aber schau mal den Kretschmann in Baden-Württemberg bei den Grünen an. Da hast du im Prinzip auch eine Galionsfigur, die lustigerweise, also jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen, grüntypisch ist, sondern die spaltet ja auch die eigene Partei. Aber trotzdem hat er so ein Standing, dass er die Grünen in Baden-Württemberg halt nach oben zieht. Ja, aber er macht keine grüne Politik. Also was bringt's dann? Dann bringt das Ganze ja nur, dass die Partei gute Ergebnisse macht und reinkommt und am Ende genauso korrupt wird wie die anderen Parteien. Der Kretschmann hat sich mehrere hunderttausend Euro Spenden von Waffenkonzernen überweisen lassen für den Wahlkampf. Dann brauche ich keine Politik als Grüner machen. Jetzt sehe ich halt immer alles so negativ. Das ist ja jetzt gerade die Frage eben, mit diesem Nerv des Anti-Establishment, dass die Leute die Schnauze voll haben. Und ich glaube auch in Baden-Württemberg wird es über kurz oder lang kommen, dass die Menschen sehen, auch der Kretschmann als Grüner, als eigentlich revolutionärer Ministerpräsident, wird am Ende genauso konservativ, träge und korrupt wie ein CDUler oder wie ein SPDler. Und dann sagen die Menschen irgendwann, ja, was sollst du jetzt überhaupt noch wählen? Nicht einmal mehr, wenn du einen Grünen zum Ministerpräsidenten wählst, ändert sich was. Piraten wählen. Ja, genau, aber wenn wir Piraten auch wieder so einen Frontmann aufstellen, dann passiert doch das Gleiche wieder. Also, ja, aber ist das System innerhalb der Partei nicht ein anderes? Also praktisch. Ich würde die Analogie nicht ziehen, weil Fabian, du gehst jetzt drei oder vier Schritte auf einmal. Also ich meine, das eine ist einfach jemanden nach außen zu präsentieren, der mit Medien umgehen kann und die Partei repräsentiert. Und das andere ist dann das Problem, was du dann innerhalb hast, dass der zu mächtig wird. Aber das sind jetzt erst einmal zwei verschiedene Paar Stiefel. Du musst ja erst einmal die Erfolge feiern. Ja, das ist das Alte. Nur Erfolge bringen weitere Erfolge. Aber wie man den ersten Erfolg erringt, das ist die Frage. Ja, es ist, ob wir dann so eine Person hätten oder nicht. Es bleibt trotzdem die Grundfrage. Wollen wir, und die hast du am Anfang ja eigentlich korrekt gestellt, Michael, die Frage ist doch eigentlich, wollen wir eine konventionelle Partei innerhalb des bestehenden Systems sein und uns mit den allgegenwärtigen Möglichkeiten, Stammtisch, Flyer, Plakate etc. versuchen, innerhalb dieses Systems Erfolge zu erzielen? Oder wollen wir der Underdog sein wie damals, so wie jetzt Trump und Sanders in Amerika, die Anti-Establishment sind, die das System umstürzen wollen, die grundsätzlich das System hinterfragen. Das ist doch die eigentliche Frage. Ob du das dann mit einer Galionsfigur machst, das ist bei beiden, kommt bei beiden das Gleiche raus. Aber die Frage ist doch an sich, was für eine Partei wollen wir sein? Und ich sehe eben, die Entwicklung der letzten Jahre ist, wir wollen eine konventionelle Partei sein, die mit einem guten Programm Erfolge erzielt. Aber das Problem ist, damit scheitern wir. Das hat keine Zukunft. Als konventionelle Partei innerhalb dieses Systems mit einem tollen Wahlprogramm, das niemand liest, haben wir eben keine Zukunft. Und wenn überhaupt, dann schaffen wir das nur, indem wir ja das System generell in Frage stellen. Und so habe ich auch das Video von dem Michel Marsching verstanden. Dann ist jetzt aber die Frage, und wir sind jetzt auch schon fast vorbei heute, werden aber wahrscheinlich wieder etwas überziehen. Wie und was muss man anders machen? Wenn du sagst, das Traditionelle sind Stammtische, Flyer, Infostände, was sollten wir stattdessen machen? Das beste Beispiel war der Faxe, der Klaus-Gerwald Brunner in Berlin. Der ist, wie das erste Mal ins Abgeordnetenhaus ist, mit seiner orangen Latzhose und einer riesig großen Piratenfahne in das Abgeordnetenhaus hinein. Das hat für einen riesen Medientrummel gesorgt, das wurde in verschiedenen Zeitungen in Berlin gedruckt gehabt. Er wollte das Abgeordnetenhaus entern. Das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber generell zum Beispiel einen Infostand einfach komplett in Frage stellen. Also zum Beispiel einen Infostand anders machen irgendwie, keine Ahnung, mit einem Bauchladen oder mit einem Bollerwagen oder zum Beispiel wir in Nürnberg dieses Segelschiff haben zum Beispiel. Irgendwie einfach was anderes machen, verrückt sein. Wir können uns eigentlich am besten können wir uns abschauen, vermutlich von die Partei. Die Partei macht Satire, aber die machen eigentlich auch Politik, weil die stellen wichtige und große Themen zur Debatte und ziehen die teilweise ins Lächerliche und stellen damit eigentlich die traurige Wahrheit dar. Aber wir sind halt keine Satirepartei. Nein, darum geht es mal nicht um die Satire. Mir geht es darum, dass die Partei mit frechen Slogans, mit coolen Aktionen eben es schafft, auch Leute das Interesse zu wecken. Und da kann man sich vielleicht die eine oder andere Aktion abschauen. Man muss ja nicht Satire machen. Ja, auf der einen Seite hat sich deine Frage eigentlich schon beantwortet. Also wir wollten auf Partei machen, wie alle anderen Parteien auch, und haben ein hehres Ergebnis von 1,0% eingefahren. Und ich glaube, das ist eigentlich realistisch. Wenn wir eine ganz normale Partei mit unseren Kernthemen sind, dann grasen wir halt 1,0% ab und dürfen uns nicht darüber wundern, dass es nicht mehr werden. Und die andere Frage, die du jetzt auch gestellt hast, die wichtig ist, wie kriegen wir diesen Drive rein, dass wir den Bundestag ändern wollen, um das System zu ändern? Weil dazu müssten wir eigentlich auch mal eine Alternative anbieten, die wir jetzt eigentlich noch nicht haben. Also wir müssen einfach unser bisheriges Verhalten, was, naja, konservativ möchte ich jetzt nicht sagen, aber was zu den etablierten Piraten zugeschrieben wird, wieder ablegen und zu etwas Neuem kommen, was Neues machen. Ist zu krass. Nein, man kann ja weiterhin seriöse und gute Politik machen. Wir machen ja gute Programme, wir haben gute AGs, wir haben gute Ideen. Es ist die Verpackung. Es ist das, wie wir es verkaufen. Das ist, denke ich, die Frage. Nee. Du kannst nicht irgendwas seriös machen und dann im Underdog-Image verkaufen. Also entweder dann musst du es auch im Underdog-Style quasi erarbeiten. Also ich glaube, da bin ich schon dabei, dass wir auf einem gewissen Holzweg sind, weil wenn du dann sagst, okay, wir haben ein braves Programm und wir sind ansonsten mal, wir machen einen braven Infostand, aber eigentlich wollen wir den anderen in den Arsch treten, das passt halt nicht zusammen. Sehe ich jetzt nicht ganz so. Oder ich meine, okay. das, was wir vorher hatten, das ist, wir haben jetzt schon festgestellt, Wahlen oder Parteien werden nicht wie ein Programm gewählt. Das haben wir doch schon mal festgestellt. So, und jetzt geh mal, Fabian, diesen geistigen Schritt weiter und sag so, wird jetzt eine Partei gewählt, weil sie einen coolen Infostand haben oder weil sie coole Flyer an einem Infostand haben oder sowas? Meine Antwort oder ist nee, das ist auch nicht, sondern dieses Ganze, wir machen alles so wie die anderen, wir hängen Wahlplakate auf, wir machen einen Infostand, wir machen den Infostand auch nicht, wenn die anderen Parteien den machen, sondern wir sind so revolutionär und machen den dann, wenn kein Wahlkampf ist und so, das bringt doch alles nichts, sondern da muss man sich mal befreien von dem Konzept. Mit dem Konzept, was wir im Moment fahren, ob Infostand oder nicht und Flyer oder nicht, sind wir bei 1%. Und die Frage ist, machen wir es so weiter oder machen wir jetzt so weiter? Was ist dann die Alternative konkret? Also wenn wir nicht so weitermachen, was machen wir dann? uns darüber unterhalten, weil wenn ich die allerwissende Lösung hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich irgendwo kandidiert und ich würde eigene Partei machen oder sonst was. Aber nein, wir sind ja, und es ist, da hast du auch falsch, es ist immer, ich sage immer, es ist ein Mythos von der Mitmachpartei. Wir sind keine Mitmachpartei, wir sind eine Selbstmachpartei. So, und jetzt müssen wir einfach wieder genügend Leute finden, die Ideen haben, und wenn wir 20 oder 30 Ideen durchdiskutiert haben, wird schon mal irgendwo hoffentlich die Zündende dabei sein. Und wenn nicht, dann haben wir hoffentlich wenigstens einen Spaß beim Diskutieren gehabt. Uwe, du willst, glaube ich, was sagen, aber man hört dich nicht. Okay, Uwe drückt seinen Push-to-Talk, aber man hört ihn leider nicht. Aber vielleicht geht es ja gleich nochmal. Ich könnte sagen, wir müssen nochmal weiter unsere Köpfe zusammenstecken und wir fordern natürlich jeden auf, das mitzutun und per E-Mail, was nicht immer so toll ist, aber auf Stammtischen oder Vorstandssitzungen deine Ideen einbringen, die wir dann in die Welt tragen können, also in die Piratenwelt und uns dann mit unseren verschiedenen Tools, die ja aber einige auch funktionieren und vielleicht bald auch mit dem BEO darüber abstimmen, wie es weitergehen soll. Okay, dann möchte jemand noch etwas sagen zum Abschluss. Das war doch eigentlich schon fast ein gutes Schlusswort, was du gesagt hast. Außer der Uwe kriegt sein Mikrofon wieder zum Laufen. Okay, dann es waren mehrere hier. Die meisten haben sich zurückgehalten. Dann danke ich Fabian und dem Michael. Dann waren es doch wieder nur wir drei. Und alle anderen danke ich fürs Zuhören, für die Zeit und bitte beteiligt euch. Wenn ihr eine Idee habt, in welcher Art auch immer, schreibt sie eurem Vorstand, sagt es auf dem Stammtisch Bescheid oder sonst irgendwie und dann werden wir die Politik revolutionieren und hoffentlich schaffen wir es. Dann danke ich und wünsche noch einen schönen Abend.